schritten. Es sei darum, dein Auge ist klar, dein Mund ist rot, und was du nur wünschest, ist ein Gebot. Mein Herz ist wund, du bist so jung und bist so gesund. Du heißest mich reden und machst mir so schwer. Ich seh